Kundgabe 6084. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.10.1954. Ernste Worte des himmlischen Vaters. Arzt. Medizin. Was ich euch verabreiche, ist eine wahrhaft heilsame Medizin für eure Seele, durch die sie gesunden kann und fähig wird für ein ewiges Leben in Seligkeit. Doch was nützet sie euch, wenn ihr sie nicht anwendet, wenn ihr wohl wisset um ihre Heilkraft und euch doch nicht ihrer bedienet? Was nützet es euch, wenn ihr mein Wort wohl anhöret, doch nicht danach lebet, also die Kraft meines Wortes nicht an euch wirksam werden kann? Ihr besitzet ein gar wirksames Heilmittel und erprobet nicht seine Wirksamkeit. Ihr lasset euch von mir als eurem Seelenarzt beraten, befolget aber meine Verordnungen nicht und könnet somit auch nicht gesunden, wenngleich ihr euch in den Händen eines guten Arztes befindet. Euer Wille führet das nicht aus, was ich euch anrate, und darum verharret ihr in einem elenden Zustand, und die Not eurer Seele verringert sich nicht, sie muss leiden, weil ihr die Hilfe ihr versagt. Und das Leid der Seele wirkt sich aus in irdischer Not, weil ich durch solche euch zum Nachdenken bringen will, dass eure Lebensweise nicht die rechte ist, dass sie eure Seele gefährdet und dass sie darum auf der Hut sein muss, nicht ihr Leben zu verlieren. Doch ich kann ihr nur immer das anbieten, was ihr hilft. Will sie meine Mittel nicht entgegennehmen, dann wird sie in Krankheit und Elend verbleiben und sich nicht des geistigen Lebens erfreuen können. Darum wird es euch nicht viel nützen, wenn ihr auch mein Wort höret, solange ihr euch nicht bemüht, es auszuleben. Denn erst dann empfanget ihr Kraft, so ihr tätig werdet, indem ihr meine Gebote der Liebe erfüllet. Erst wenn ihr in Liebe wirket auf Erden, werdet ihr selbst von meiner Liebekraft erfüllt. Und das also bedeutet Gesundung eurer Seele. Es bedeutet einen Zustand des Lebens in Kraft und Licht. Dazu möchte ich euch allen verhelfen und darum ermahne ich euch eindringlich, dass ihr mein Wort im Herzen beweget und danach handelt. Ich ermahne euch, nicht leichtfertig mit dem Leben eurer Seele umzugehen, sondern ihr unverzüglich die Kraft zuzuleiten, die ihr zur Gesundung verhilft. Ich ermahne euch, mich selbst um Hilfe anzugehen, wenn es euch nicht gelingen will, wenn ihr zu schwach seid, euren Willen auszuführen. Ich vermittle euch die Kraft, so ihr euch nur vertrauensvoll an mich wendet, so ihr zu mir rufet im Herzen und mir eure Schwäche gesteht. Denn ich bin immer euer Arzt und Helfer, der niemals euch eurem Schicksal überlässet, sondern retten will, die krank sind an Leib und Seele. Amen.